jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr kommt im Bermuda-Funk Pogoradio die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der Mittwoch, der 12. Februar ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist, nicht zu Gast, sondern mit dabei ist der Ritchie. Hallo, schönen guten Abend. Ja, der Ritchie wird auch demnächst wieder dabei sein, in 2 Wochen, glaube ich. Ne? Irgendwann, wenn die 26. Februar. Februar, 26. Februar. Ja, ich nehme das Mikro richtig an den Mund. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Das ist sozusagen hier eine kleine Probe, weil wir haben dann die Band Schrappmesser zu Gast. Ja, super. Am 24. Februar, schreibt es euch mal hinter die Ohren. Erzähl mal was zu der Band, die du mitgebracht hast, gerade eben. Nightbirds, ganz toll, werden gerade irgendwie auch total abgefeiert. Habe ich die Tage noch gelesen im Plastikbomb, die 5 tollsten, neuesten Sachen. Schrappmesser waren dabei und eben die Nightbirds aus New Jersey. Junge Typen, 2. Album von denen ist das gerade, Born to Die in Suburbia. Geht richtig gut ab. Mir gefällt das. Schön, klingt als käme es vor 1900, weiß ich nicht, 87, ist aber brandneu. Ja. Jetzt kommen wir doch gleich zu Schrappmesser, ne? Die neue Platte, die ist ja noch gar nicht richtig veröffentlicht gewesen und dann war sie schon ausverkauft. Ja, genau, 2. Auflage jetzt und ich glaube am 14. ist erst die Veröffentlichung gewesen. Wäre sie gewesen, aber gab so viel Vorbestellung. Genau, dass das direkt weg war. Dass es schon vor der Veröffentlichung weg war. Ja, allerdings, ja. 500er Auflage direkt vergriffen. Das ist echt eine amtliche Sache. Aber die sind auch richtig, richtig gut. Ja, das liegt halt, das Geheimnis an dem Erfolg liegt halt auch daran, dass der Ingo alles, was er anfasst, das wird alles zu Gold. Ja. Alles zu Gold. Da könnt selbst ins Klo greifen, wird es zu Gold werden. Hat das schon öfter gemacht und der kommt immer mit goldenen Händen bei raus. Schon öfter gesehen. Aber ich habe auch eine Braun-Gold-Schwäche, also kann auch sein, dass es was anderes ist. Ja, spiel doch mal. Schrappmesser, scheiße Gala. Yeah! Das war ein Schrappmesser. Ja, Adil Tawil, so macht man das mit den Referenzen auf andere Lieder und nicht so, wie du das gemacht hast. Wer? Nochmal? Adil Tawil, dieser Typ, der... Von Ich und Ich oder was? Genau, dieser Büttjunge von der Humpe, der jetzt da sein Soloalbum raus hat und einen nervt mit Mein Vater war ein rollender Stein und keine Ahnung. Das nervt mich jeden Morgen beim Duschen, wenn ich eins live anhab. Ach du Armer. Ja, ich Armer. Du Armer Kerl. Ja, genau. Aber hier, ich sauf allein, Hammerhead, Schlachtrufe, Stimmungshits, das Cover. Ich hab verstanden, ich scheiß allein. Ich scheiß allein, das kann auch sein. Ja. Genau. Außer er wäre jetzt in Sochi im Hotel. Da scheißt man nicht allein. Nee. Nein. Ja, ja, der Russe ist ja auch gesellig. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, Kick It wäre die nächste Band, die ich hier spielen möchte. Wir fangen jetzt einfach mal so ein bisschen musikalisch an und dann. Okay. Die kommen aus Frankfurt bzw. Gießen. Mhm. Und. Und spielen zusammen mit der Band, die ich jetzt gerade eben recherchiert habe, aber schon wieder vergessen. Auslaufmodell, ja genau. Spielen die zusammen bald demnächst in eurem Kino oder in Sochi, glaube ich. Ja, irgendwo spielen sie. Ich glaube, die spielen demnächst mit Putin zusammen. In eurer Nähe wahrscheinlich. Ja, bald. Mit Putin und Pussy Riot. Genau. Und der Alice Schwarzer. Alice Schwarzer als Bär. Putin und Alice Schwarzer werden Live-Sex auf der Bühne haben. Gegen Homophobie und Fremdenfeindlichkeit. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Kick It mit dem Lied Someone. I want to explain myself. Ja, ich habe ja letztens gelesen, Kikit wäre ja so irgendwie so Dean Dirk für Arme, aber das ist ja wohl echt eine Beleidigung eigentlich für die Band. Für Dean Dirk? Ja, nee, Quatsch. Ja, ich dachte gerade nach den ersten drei Akkorden, das Lied habe ich doch schon mal gehört. Ja? Ja. Nicht von denen. Ach so. Ja. Aber, ne, muss ja jeder selber wissen. Ja. Hm. Muss ja jeder erstmal besser machen. Ja. Nee, ich muss nicht besser machen. Ich kann ja auch einfach sagen, finde ich kacke, ich muss es ja nicht besser machen können. Ja, genau. Ich kann ja auch einfach dagegen sein. Das ist ja wie beim Fußball, ne? Man kann ja immer dann alle Spieler kritisieren. Deswegen mag ich Fußball, ja. Ich muss es nicht besser machen können. Ich muss nur sagen können, das ist aber nicht gut. Schwache Leistung. Genau. Na, Schiedsrichter, das ist nicht gut gewesen. Ja, da gibt es ja tatsächlich eine total interessante Geschichte aus England, ich glaube aus der zweiten Liga da, wo ein Zuschauer die ganze Zeit einen Stürmer so dermaßen angepöbelt hat, dass der Trainer irgendwann hingegangen ist, dem Zuschauer einfach ein Trikot hingeschmissen hat und gesagt hat, jetzt gehst du rein. Und hat den Zuschauer dann aufs Feld geschickt für den Stürmer. Jetzt mach mal besser. Ehrlich? Ja, cool. Ja, war wahrscheinlich aber jetzt nicht so erste Liga, oder? Nee, weiß ich nicht. Irgendwie was Unterklassiges. Zweite Liga ist wahrscheinlich auch übertrieben. Aber kann auch sein, dass das alles gar nicht stimmt und elf Freunde mich belogen hat. Ach so. Ja. Ja. Ich lasse mich auch gerne belügen. Ja, ist immer gut, wenn man Quellenangaben hat, ne? Ja. Elffreunde.de. Ja, ja. Wenn man was hier einfach so behauptet, in den Raum reinschmeißt. Ja. Was ja bei Pogo Radio nie vorkommt, ne? Also wir haben ja immer irgendwelche Quellen, genau, auf die wir uns berufen können. Wir Gutenbergeln nicht. Ja. Niemals. Nee, machen wir ja eigentlich. Weil wir ja Quellen haben, auf die wir uns berufen können. Ja, aber der hat ja dann auch nicht so richtig sich berufen auf seine Quellen. Ja, er hat sie nicht angegeben, aber es stand ja schon vorher irgendwo. Irgendjemand hat es ja vorher aufgeschrieben. Das ist bei vielem so, dass das vorher schon mal irgendwo steht. Brandneue Sachen ist jetzt ist schwierig. Ja. Es gibt nicht mehr so viel Neues. Wir sind ja auch schon im Jahr 2014, da ist irgendwann Ende mit Neuigkeiten. Ja, stimmt. Dann müsste eigentlich jede Doktorarbeit... Gab's alles schon mal. Brauchen wir eigentlich gar keine mehr schreiben. Wir haben 26 Buchstaben, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Kombinationen. Es müsste eigentlich, warum hat es denn eigentlich noch keiner gemacht, so irgendwie, dass man bei Google irgendwelche Begriffe einschmeißt und das wird dann automatisch generiert, so ein Doktorarbeitsgenerator. Das hat die Silvana Koch-Marien, hat ihre Doktorarbeit so geschrieben, stand auf elffreunde.de. Der hat wahrscheinlich vergessen, den Werbebanner auszublenden. Und genau, die URL stand oben noch drauf auf jeder Seite. Hat dann aber trotzdem keiner gemerkt, weil die selbst ihre Doktorväter wahnsinnig dumm sind und das genauso gemacht haben. Ja, aber, ich bin ja jetzt, aber damals noch mit Yahoo. Ich bin ja jetzt auf der Schule, ne? Und da muss ich immer so Hausarbeiten schreiben. Ja. Und da gibt es ja irgendwie Pflege, wie heißt das irgendwie, altenpfleger.de oder sowas. Und das sind alle Hausarbeiten, die jemals irgendwie jemand geschrieben hat, sind da drin. Du brauchst eigentlich nur Copy-Paste machen. Und da hatte ich letztens so eine Hausarbeit oder so eine Gruppenarbeit haben wir geschrieben. Jo, Copy-Paste. Rein. Mit den Hyperlinks noch drin. Mit allen, nee, die hab ich irgendwie entfernt, also irgendwie. Ne, aber da waren halt ein Haufen irgendwie so Fremdwörter drin, die wir in der Schule noch gar nicht hatten. Da habe ich gedacht, oh, das fällt auf. Da haben wir so die Hälfte rausgeschmissen, ne? Und eine Hälfte blieb halt noch so drin, ne? Und dann tragen wir halt das dann so vor, ne, vor der Klasse. Und dann meint dann die Lehrerin, ja, sie findet es außerdem sehr gut, dass wir so viel Fremdwörter drin haben, so viel Fachbegriffe. Ja. Ja, die weiß ja auch, dass du wahnsinnig intelligent bist und deswegen ist es gar nicht weiter aufgefallen. Und attraktiv. Gut aussehend und alleinstehend. Ja, genau. Und alleinstehend. Vielleicht sind ja ein paar Model-Punkerinnen da draußen, die dich unglaublich gerne kennenlernen möchten. Ja, ich bin ja bei so einer Single-Börse, ne? Ja. Bei so einer Umsonst-Single-Börse. Ja, klar. Und ein Kumpel von mir, der ist da auch, ne? Und der schickt mir dann immer so Links von irgendwelchen Mädels, wo er meint, die wären vielleicht was für mich, ne? Ist das Cyber-Zuhälterei? Nee, das ist Verkupplung. Das ist Kuppelei. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, ey, guck mal hier die Sabine, guck doch mal die Sabine an. Und ich so, geht da drauf und denke, ey, das ist doch diese Trulla aus dem Fernsehen. Sabine aus dem Fernsehen? Ja, die heißt, Frau Heinrich. Sabine Heinrichs. Sabine Heinrich, ja. Oder Heinrich, ja. Heinrich, ja. Genau. Und die ist bei dieser umsonstigen. Ja, da gucke ich mir die Bilder nochmal im Internet an, bei Google und bei ihrem Wikipedia-Dingens. Und dann gucke ich dann, dann schreibe ich der halt so, hallo Frau Heinrich, Suchen Sie jetzt die neue Masche irgendwie für die nächste Sendung, irgendwelche Kandidaten zu finden, ne, für zum Thema Singlebörsen oder was? Ich mach mit. Genau. Ja, auf jeden Fall. Schreit sie dann halt zurück, ja, dass es ihr ja schon irgendwie ein bisschen peinlich ist oder nicht peinlich, aber was soll sie machen, ne? Ja. Sie sucht halt. Die war da ernsthaft? Ja, die war da ernsthaft, ne? Und ist schon seit November und so und Und wann trefft ihr euch? Und zwei Arbeitskolleginnen hätten da ja so viel Erfolg gehabt und deshalb hätte sie sich nicht abgemeldet, obwohl sie halt da irgendwie Zeit ihre Arbeitskollegin, findet, ne? Günther Jauch. Ja, und da habe ich ihr halt alles Gute und viel Erfolg gewünscht, ne? Weil es ja nicht schwer ist bei so einer Singlebörse, wo 80% Männer sind. Ja. Und alle notgeil. Das ist wie in einem Fassangeln. Außer ich natürlich. Ja, nein, genau. Stimmt, ja. Du bist kein Mann. Ja, das ist wie in so einem komischen Forellenteich in der Pfalz. Gibt es so Forellenteiche, ne, ja, wo man dann irgendwie seine Angel reinschmeißen kann für eine Stunde und da hat man dann 10 Fische dran, weil da ist ja mehr Fisch drin als Wasser. Ja, genau. Und auf dieser Börse ist es sogar so, als ob man da dann eine Handgranate reinschmeißt. Ja, da kannst du gar eine Angel reinschmeißen ohne Köder. Die ganze Angel einfach reinschmeißen. Also bei so einer Singlebörse? Ja. Aber hat mal ein Freund von mir ausprobiert, der hat einfach mal ein Profil erstellt, ohne Foto, also hat sich angegeben, ich, Frau, 40 Jahre alt, normale Figur und sonst nichts. Und der ist zugeschissen worden mit hier, hey, hallo, ich bin der coole Typ und überhaupt. Ne? Ja. Also, hat Sabine Heinrichs da ja auch geschrieben? Heinrich heißt die. Ich habe das nochmal. Ich sag auch mal Heinrichs. Ja, das. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das nochmal nachgegoogelt. Heinrich heißt die. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist die noch zu haben. Attraktive Frau, 37 Jahre alt. Und die habe ich neulich im Metronom getroffen. Aber das hat mir auch wieder die Gewissheit gegeben. Ne? Man kann noch so erfolgreich sein. Das heißt, ist kein Garant dafür, dass es auch in der Liebe klappt. Jetzt wird's ein bisschen schwermütig hier, oder? Nee, ich muss gerade mal ein Bier austrinken. Ja, also in einem Schluck. In einem Schluck, ja. Der letzte Schluck in einem Schluck. Der letzte Tropfen geht ins Hemd. Ja. Was war denn 2013 dein schönstes Konzerterlebnis? Mit welcher Band? Ah, oh, da muss ich voll lange überlegen. Oh. Ich zeig mal mit dem Finger drauf auf die Playlist. Mir eigentlich nur die Baboon-Show ein. Ja, die Baboon-Show. Die möchte ich jetzt aber gar nicht mehr live sehen, weil Lisa Bünger nicht mehr dabei ist. Ja, leider nicht mehr, ne? Na, die hübsche Bassistin. Oh, die war so cool und so unglaublich hübsch. Ja. Und jetzt ist da irgendwie so eine andere. Und die hat überhaupt gar keine Chance. Ich gebe dir gar keine Chance. Die war ja nicht nur hübsch, sondern die war ja auch so nett. Nett war die auch, stimmt. Ja. Genau. Ich habe sie mit irgendeinem total dummen Spruch angelabert. Absolut, absolut. Ich hab mich fremdgeschämt in dem Moment. So und sie hat gelacht und mit mir ein Bier getrunken. Ja. Oh. Ja. Ja, The Baboon Show. Full Pocket. Policy, don't ever disagree with the upper class democracy. I never had it all, I never want it all. When I'm among my friends, say bottoms up, I say bottoms up. Cause I don't want to be loaded with purity. Just wanna make fun of you on top of the pops, on top of the pops. We cannot live this way, there is another way. We tried it yesterday, we sent to bastards far away. Cause all this burglary, this new shop policy, is an important part of the liberal democracy. Waren die Baboon Show. Ja, übrigens nicht nur die Bassistin war herausstechend toll, auch sondern der ganze Rest der Band, besonders auch die Sängerin, dieser Flummi. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Selbst noch im 9. Monat auf der Bühne gestanden und und jeder hat Angst gehabt, wenn sie vom Schlagzeug hüpft, dass dann irgendwie was passiert, wo man einen Arzt braucht oder eine Hebamme. So, flupp. Ja. Klingt das so, wenn man ein Kind kriegt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, genau so klingt das. Das geht so 3, 2, 1 und dann ist es da. Ich weiß auch gar nicht, warum sich Frauen immer so anstellen, deswegen. Ist doch voll einfach. Wir haben uns thematisch eigentlich gar nicht vorbereitet, nur eigentlich den Termin hier für die Sendung klar gemacht. Ja. Aber das ist auch gar nicht nötig, weil wir sind ja alle beide absolute super voll Halbprofis. Ja. Und deshalb. Ja. Fällt dir irgendwas ein? Ehrlich gesagt, nur Sachen, über die du nicht reden willst. Ach so, ja, stimmt. Olympia und Fußball. Ja, genau. Ja, ansonsten weiß ich nicht. ADAC, das ist ja schlimm. Und die bösen Onkels, das ist auch schlimm. Ja. Ah ja, böse Onkels hat böse Onkels gesagt. Böse Onkels. Das muss jetzt, jeder, der in meiner Sendung böse Onkels sagt, der muss auf jeden Fall mal ein Schwedenkräuter trinken. Ja, aber ich bin mit dem Auto. Ja, und du bist im Auto, aber ein Schluck geht ja, ein wohl, Schluck, oder? Ein Schluck. Ach, ist das diese braune Plörre, die du hier angesetzt hast? Ja, genau. Das sah aus, als ob jemand im Gyros ins Klo gekotzt hätte. Ja, aber gefiltert. Aber ohne Brocken. Wow. Jetzt habe ich keinen Schnupfen mehr. Ja, ne? Oh Mann, das brennt auch, oder? Ja, es ist. Aber es ist ein Geschmack, also es ist das bitterste Getränk, das ist. Das schmeckt aber gut. Das existiert. Das schmeckt sehr gut. Ja. Ich bin ja großer Fan, der Pranka-Fan. Ah. Ja. Man sagt, er habe magische Kräfte. Jetzt spielen wir Bomberpilot. Wir könnten Muskelbrot spielen, eine Band aus Münster. Ja, habe ich gerade gelacht, als ich es in der Playlist gesehen habe. Es ist eigentlich keine Band, es ist ein Typ, der daheim wahrscheinlich genauso wie wir da in Jogginghosen vom Computer hockt und da seine Lieder zusammenprogrammiert. Ja, jetzt, wo du das jetzt gerade so erklärst, muss ich an diesen komischen Popeye-Typen mit seinem Schifferklavier denken. Rummelsnuff. Ja. Och, furchtbar. Nee, warum? Ich finde ihn klasse. Ja? Ich finde ihn absolut klasse. Wir finden irgendwie alle gut, aber... Ich finde ihn gut. Ich finde es langweilig. Ja, es ist langweilig, das ist halt, du musst dann halt auch live wahrscheinlich dann aussehen, ne? Also als Kunst. Ja, aber wenn ich das so schon langweilig finde. Man muss auch ein bisschen kunstmäßig unterwegs sein, ne? Also ich meine, es ist halt so ein. Es ist halt schon original. Original. Ja. Wie kann man Kandinsky nicht gut finden, indem man noch nie was von ihm gehört hat und auf Frauen, Fußball und Bier steht? Wer ist ein Kandinsky? Siehst du. Ja. Okay, Muskelbrotz aus Münster. Eine Mannband mit dem Lied Alles für die Katz. Sie brauchen mich im Atomkraftprotz. Das waren Muskelbrotz. Ja, ja, ich habe gerade Richie erzählt, wie ich eigentlich diese Schwedenkräuter hergestellt habe. Ja, wahnsinnig interessant. Ja, wahnsinnig interessant. Leider habt ihr es nicht gehört, weil ihr musstet ja Muskelbrotz hören. Das ist die interessanteste Geschichte dieses Jahres jetzt schon gewesen. Und ihr hört sie nicht. Okay, ich werde es nochmal erzählen. Nein, aber nicht jetzt. Nee, nicht jetzt. Oh Gott, nochmal vertrage ich das nicht. Das war so interessant. Ja. Wenn ich das jetzt nochmal höre, dann platzen mir die Augen. Ja, oder was anderes. War das jetzt irgendwie... Nee, ich habe mal jetzt einfach nur so... Einfach nur geredet. Nur geredet, Worte, Buchstaben, ja. Worte, Buchstaben, ja. Ja. Ja. Weißt du, wenn du den ganzen Tag einfach nur da hockst und redest eigentlich überhaupt nicht, sondern bist nur am Konsumieren. Ja. Und dann plötzlich machst du Radio. Dann muss produzieren, muss plötzlich einfach ins Mikro babbeln. Ja. Das ist dann wirklich komisch. Ne? Eigentlich müsste man sich vorher noch mal so kurz vor der Sendung anschreien. Ja. Dass man einfach so mal so ein bisschen so warm läuft. Es gibt ja auch so Profi-Bands, die dann vor dem Konzert dann noch mal die Gitarre warm spielen und sich selbst. Spielen sich selbst warm? Ja. Ja, können sie ja machen. Ja, ja. Wir machen das ja eigentlich auch, beziehungsweise du machst das mit deinen Gästen ja eigentlich auch, indem du vorher mit denen redest. Ja, aber meistens ist es mehr so. Ja, doch, aber nicht so viel. Eigentlich müsste man eigentlich vor der Sendung erstmal so 5 Bier trinken und danach und dann. Oder eine Sendung aufzeichnen und dann die Sendung aufzeichnen. Genau. Ja. Ja. Dann lass das doch machen. Dann ist das jetzt Probe. Genau, das ist jetzt eine Probe. Ja. Die Sendung mit Schrappmesser am 24.02., die ist dann echt. Die ist dann echt. Ja. Und die wird super. Ja, ich hoffe es mal, ne? Ich auch. Weil ich habe den Ritchie eingeladen, weil der Ritchie ist ja da absolut die Koryphäe, der kennt sich aus, der kennt Ingo schon ewig lang, der kennt die ganzen Band-Hintergründe, aus der sich die Band sozusagen akquiriert hat. Ich komme aus dem gleichen ekelhaften Teil Deutschlands, wo die auch herkommen. Aus das der gleichen Grafschaft? Ich komme aus der Grafschaft, genau. Ja. Die kommen nicht aus einer Grafschaft, so. Das sind ja keine Adligen. So, die kommen aus einem Ort, der als größte Attraktion einen Felsen auf einem Berg zu bieten hat, der das hockende Weib genannt wird, weil aus einem bestimmten Winkel sieht das aus wie eine dicke Frau, die in den Wald kackt. Da gibt's Berge bei euch? Ja, so ein Hügelchen. Also. Hügel. Alles andere liegt ja im Moor. Genau, alles andere ist tief versunken. Wir leben da unten, deswegen bin ich auch so blass. Wir leben da alle unterirdisch in so Gängen. Ja, so weit verzweigte Gang- und Tunnelsysteme. Und immer wenn er läuft, macht so. Ja, aber das hören wir gar nicht, weil wir die ganze Zeit schreien, weil wir so Angst haben im Dunkeln und die Elektrizität noch nicht erfunden haben. Ja. Ja, mach mal Musik. Ja, mach mal. Nochmal, Istodelik? Ja, Istodelik, eine Band aus Nürnberg, wo man ja kennt, Nürnberg ist ja die Stadt. Die Lebkuchenstadt. Die Lebkuchenstadt und die Stadt, wo man das R rollt. R heißt es dann Rüdiger. Der Franke. Der Franke, ja. Der Franke. Richard und Rüdiger. Ja. Da kommt Istodelik her und das Lied heißt Fuck Homophobia. Ja, und wenn Putin zuhört. Fuck Homophobia. Und auf dem Fefe-Blog, den ich ja regelmäßig lese, da hat er geschrieben, dass der Putin eigentlich mehr für die homosexuelle Bewegung gemacht hat als jeder andere, weil er nämlich es geschafft hat, dass sämtliche konservative westliche Politiker sich jetzt plötzlich für Homosexualität aussprechen. Weil ja, sie ja. Aber auch hauptsächlich sprechen. Ja, aussprechen, ja, weil sie halt dem bösen Putin eins auswischen wollen. Ja, aber das Ding ist ja, die sprechen ja leider nur. Ja, so. Weil in Deutschland dürfen ja Homosexuelle zum Beispiel kein Blut spenden. Nein? Nein, weil die ja also Gefahrengruppe sind, ne? Ach so, weil dann jeder Empfänger auch homosexuell wird. Nee, vielleicht. Oder was ist das wie mit Vampiren oder was? Nee, weil die wahrscheinlich irgendwie, was ich, irgendwelche komischen Krankheiten haben, die noch nicht erforscht sind. Das ist ja total logisch. Ja. Ja. Oh Gott, das wusste ich überhaupt nicht, was für ein Quatsch. Ja, ist aber so in Deutschland. Ja, und alles andere dürfen sie ja auch nicht. Zum Beispiel Frauen heiraten oder so. Doch, dürfen sie. Dürfen sie das? Ja, dürfen sie. Dürfen sie sich heiraten? Dürfen die wirklich heiraten? Die dürfen eine Frau heiraten. Ja, aber eine Frau darf keine Frau heiraten. Das ist dann nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft, oder nicht? Ja, aber eine Frau darf einen Mann heiraten, auch wenn sie lesbisch ist. Ja, Okay, ja. Ich kann auch eine Ziege essen, wenn ich Vegetarier bin, aber... Ja, ja, wie die Maruscha. Wie die Maruscha. Bio-Huhn. Ja, genau. Ich ernähre mich hauptsächlich vegetarisch, manchmal auch vegan. Ja. Und aber auch mal ein Hühnchen, wenn es Bio ist. Ja. Die ist so dumm. Ja. Aber hat wahnsinnig viel für Deutschland getan. Jetzt ist es natürlich wieder schlecht, irgendwelche Bilderwitze am Radio zu erklären. Aber was mich ja wirklich begeistert hat... Es gibt ja so eine Spezialpolizeieinheit in Sotschi, also in Russland, die sich für die dagegen die Terroristen halt kümmert, ne? Ja, gegen die Terroristen. Ja, für die Terroristen, also, ne? Und die heißen OMO. OMO. Und wenn man das halt in Spiegelschrift liest, also Großbuchstabe OMO mit H hinten dran, heißt es Homo. Ja. Aber das ist ja dann auch halt spiegelverkehrt. So, das sind also halt billige Witze, die ich halt... Das ist mein Humor. Mein Humor, ja. Ja. Genau. Genau. Schön stumpf. Ja. Los, hier spielt endlich Bomberpilot. Ja. Von wem ist das Lied Bomberpilot? Habe ich das überhaupt? Weiß ich nicht. Von wem könnte das sein? Weiß ich nicht. Diese Band macht gerade Reunion. Ach nee. Wie heißen die noch? Nee, sag's, dann kriegst du einen Drink. Ja, wir können jetzt noch was spielen und zwar demnächst. Mir fällt übrigens gerade ein, Schwedentrunk kenne ich nur von Voll Normal mit Tom Gerhardt. Da war das allerdings ein Benzinkanister mit Gülle. Ja, es ist, glaube ich, irgendwie gibt es so ein Gerücht, was ich erst glaube, wenn dir mal einer einen Benzinkanister Gülle in den Mund nee, gibt. Nee, also dass im 30-jährigen Krieg die Schweden ihre Feinde Jauche trinken lassen, muss Jauche trinken ließen. Und das hieß dann Schwedentrunk. Das recherchiere ich dir. Ja, aber solange es der Guido Knopp nicht bestätigt, glaube ich nicht. Gar nichts, ja. Stimmt. Wenn Guido Knopp das nicht bestätigt, stimmt gar nichts. Der ist ja auch Berater von allen großen, wichtigen Menschen auf der Welt. Ja, der hat Geschichte erfunden. Der hat Geschichte erfunden. Mhm. Du musst vorher noch den Bandnamen sagen, bevor du da was trinkst. Nee. Ich kann das Zeug auch so trinken. Man muss sich an die Regeln halten. Ja, das ist aber Spaß. Ja, die Regeln mache ich. Ach so. Ja, so sieht es aus. So einfach ist es in meiner Welt, in meiner kleinen. Ja, dann spiel doch mal was von Raptus und währenddessen verprügel ich dich. Genau. Was hatte ich mir gewünscht vom Leben? Heute ist alles weg. Ein Baumhaus wie in Kindertagen als einziges Versteck. Ich wollte immer ehrlich sein, doch hab gelogen dann und wann. Für meine Liebsten unentbehrlich sein, doch die rufen selten an. Ein Schritt vorm Altersheim wird mir heute klar. Ich hab geschuftet, hab gespart, doch all das Geld ist nicht mehr da. Neues Fernsehen, neues Auto, nur mein Herz bleibt immer alt. Selbst in hitzigen Momenten wird meine Seele völlig kalt. Du wirst dich sicher fragen, was mich deprimiert. So viele Pläne, große Ziele, ich hab es oft nicht mal probiert. Ich würde gern alles ändern, doch dafür fehlt die Zeit. Ich und mein Weg klagen, das ist das Einzige, was bleibt. Ich und mein Weg klagen, das ist das Einzige, was bleibt. Ja, das ist von dem noch nicht veröffentlichten Album Was, wenn Superman ein Arschloch ist? Konjunktiv, wer? Ja, aber es heißt halt ist. Nee, es heißt eigentlich wer, aber es ist. Ja, ist. Es ist, ja, also es ist halt die falsche Reihenseite oder woran, wie kann man sowas entschuldigen? Alkoholismus. Naja, auf jeden Fall, Raptus und auch der Sänger Wolfgang, wirklich sehr, sehr sympathische Menschen. Ja. Musikalisch muss man sagen, ja. Sehr sympathisch. Musikalisch muss man sagen, ist halt, sieht man, es geht, gibt nicht nur schlechten Deutschrock. Ja. Es gibt auch. Es gibt auch Raptus. Raptus, ja. Ja. Lassen wir das. Ich habe gerade gemerkt, wenn man aufstößt mit dem Schwedentrunk, schmeckt das auch so ein bisschen nach Gülle im Mund. Ja. Beim Runter schmeckt er gut, beim Rauf schmeckt er nach Gülle. Ich weiß nicht, ich habe noch keine Gülle getrunken. Ich auch ganz selten, aber ich komme ja vom Land und ich weiß ja, wie Gülle riecht. Ja. Ja, und es ist ziemlich genau so. Ja. Gute Schweinegülle. Es riecht, wie es schmeckt. Ja, oder wie? Schweine, das riecht wie Schweinegülle. Ja. Im Gegensatz, nicht zu verwechseln mit Hühnergülle, die total ekelhaft ist, das ist so Ammoniak. Ja, das kann ich mir ja, genau, Ammoniak, ach, ne? Widerlich. Komisch, ne? Wahrscheinlich, weil sie von Dinosauriern abstammen. Ja, wie? Weil die Schweine stammen ja nicht von Dinosauriern ab. Ja, und der T-Rex hat Ammoniak erfunden, oder was? Ja, deshalb ist er ausgestorben. Ach, Dinosaurier bestanden zu 90% aus Ammoniak? Ja, die Kacke von denen. Ach so. Boah, das muss ja tierisch gestunken haben. Die haben sich sozusagen selber ihr eigenes Grab gekackt. Die sind gestorben, weil es so gestunken hat. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob Guido Knopf das schon bestätigt hat. Ja, darauf warten wir jetzt. Ja, wir rufen den gerade mal an. Ja, genau. Ja, was hast du da noch alle so in deiner Playlist? Wir twittern ihn an. Wir twittern ihn, genau, ich twitter ja, Guido, genau, hör mal. Ja, Guido. Hier, Pasco, genau. Mach mal Pasco. Pasco? Ja. Ja, nagelneues Album, es wird abgefeiert ohne Ende. Es ist wirklich in aller Munde. Es gibt Leute, die behaupten, die würden jetzt, seit sie das Album haben, nichts mehr anders hören, von morgens bis abends. Sind total gefesselt. Ja, das ist aber deswegen, weil wenn du das Album kaufst, kommt der Sänger von Pasco zu dir und macht alles andere, was du hast, kaputt. Hat Guido Knopp mir erzählt. Also. Deswegen kannst du nur noch dieses Album hören. Mit dem Namen Diene der Party, worüber ich immer stolper, wenn ich es lese. Ja, ich auch. Mein ganzer Facebook-Fred ist voll mit Leuten, die Pasco toll, hier das Album Diene der Party. Ich finde Pasco jetzt nicht so toll, aber und vor allen Dingen dieser Name, Diana der Party, deine die Party, und ich denke immer, da ist ein Buchstabendreher, ich weiß es nicht. Ja, ich denke auch immer irgendwie, scheiße. Ich hab's gelesen. Irgendwie nur Pasco und ja, Broilers ist komischerweise auch total in. Es war ja auch irgendwie mit, nächster Halt, gefliester Boden und was ich, wie es alle hießen. Ne? Ja. Und, oh. Trampen nach Norden, das fand ich noch ganz gut, aber dann hat's auch aufgehört. Ehrlich? Ja. Ja, egal. Ich meine, meine Meinung zählt ja schon lange nicht mehr und zum Glück, weil ja, es gibt ja auch Leute, wie zum Beispiel Frank Mürde behauptet, ich wäre einer, der überhaupt keinen Musikgeschmack hätte. Ja. Was behauptet er von mir aber auch? Ach so. Ja. Also sind die absolut kompetenten Menschen an den Mikrofonen. Ja, der Frank Mühe ist halt auch ein Mensch, der hört eigentlich, glaube ich, nur Supernichts, sonst eigentlich keine Musik. Supernichts, Andrea Jürgens und Club Déjà-vu. Ja. Mehr nicht. Aber warum er gerade ausgerechnet Club Déjà-vu hört? Ich glaube, weil der das gut findet. Ja. Und er hat sich die Schrappmesser gekauft, die Platte, ne? Ja. Und hat sie aber noch nicht angehört oder nur einmal, ne? Ja, genau. Ja. Nee, die sind übrigens demnächst hier, wo wir gerade Club Déjà-vu sind, der Ferdinand und der Führer. Ja, und der andere, der bei mir schon in der Sendung war, der Kleine. Genau, der Kleine der und der Große. Ja. Der Kleine und der Große, die. Der Ausgehungerte und der Fette. Genau, der Bärtige und der ohne Bart. Ja. Halt die beiden Typen. Ja. Die haben ja jetzt irgendwie Home Story, das Magazin, so ein Hochglanzmagazin mit total investigativ, interessant recherchiert und wahnsinnig super geschriebenen Stories rausgebracht. Home Stories unter anderem mit Supernichts, mit Frank und Bert. Und am 25.03., lass mich nicht lügen, ich glaube, am 25.03. ist Lesung in Köln im Sonic Ballroom mit dem Großen und dem Kleinen, dem Bärtigen und dem Nicht-Bärtigen. Ja, und sogar der Tobias Scheiße liest seine eigene Story vor. Und der Gag an der Sache ist, dass die ganzen Home-Stories alle erfunden sind. Ja, das sagst du. Nein, das haben sie selber schon geschrieben. Ne? Ach so, haben die das, dann kann man das ja sagen. Ja, die haben das selber schon geschrieben, ja. Also die haben auch irgendwie so einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung war drin. Da muss ja gar nichts passieren in Stuttgart. Das ist ganz komisch, ne? Dass heutzutage, ne? Ja. Opa erzählt damals, vom Krieg. Genau. Es gibt so fette, große, altbackene Zeitungen wie Zeit, Süddeutsche, Stuttgarter Nachrichten, Bravo. Und FAZ. Und die haben dann so Kulturfeuilleton. Feuilleton, ja. Genau. Und da werden dann so Bands abgefeiert. Die Nerven, ne? Also nicht, dass die Süddeutsche hat im Feuilleton seit, ich glaube, 35 Monaten nichts anderes mehr gemacht, außer die Nerven abzufeiern. Ja, und wenn auch andere Bands irgendwie plötzlich, ich denke mal, das sind so Typen, so wie ich, ne, die irgendwie irgendwo da mal irgendwie zufällig gelandet sind. Also nicht so wie ich, weil ich habe ja nicht studiert. Aber es gibt ja so Typen, die ich kenne, die so alt sind wie ich, die halt irgendwie ewig lang rumstudiert haben und dann waren sie irgendwann fertig und irgendwann landen sie dann beim Feuilleton. Ja. Und dann schreiben sie halt das, was sie halt cool finden. Ich glaube eher, dass das so Leute sind, die mit 21 ihren ersten Germanistik-Bachelor in der Tasche haben, dann Volo beim Süddeutschen machen und dann die geile neue Scheiße abfeiern können, so Punk ist das neue Jazz. Weißt du, wie man früher von dem Feuilleton immer ständig von dem Jazz genervt worden ist? Von diesem ganzen Jazz. Ja, Jazz ist ja voll Kultur Jazz, und sowas. Jazz, ne? Jazz. Wir machen Jazz, Brimborium und Symposium und Jazz, Frühstück und hin und her. Ne? Ja. Ist jetzt so Punk, so hat so diese Lücke gefüllt. Ne? Weil beim Jazz ist ja jetzt langsam... natürlich am Aussterben. Wie eine Kollegin von mir neulich, promovierte Historikerin, auch mal hören wollte, was denn so Punkrock ist. Und ich habe ihr dann Hammerhead, ich sauf allein vorgespielt, weil das zufällig gerade da war. Ja. Und dann hörte sie sich das an und sagte, ah, das ist ja sehr interessant. Das ist ja insgesamt eine Absage an alles. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Und dann dachte ich eigentlich schon keine Lust mehr, das Lied mehr zu hören. Ja. Ja, Peskoven bestimmt auch bald im Feuilleton abgefeiert von... vom Ali Schwarzer, vom Trierer Volksfreund oder so. Ja, das war das kürzeste Lied auf der Platte. Das habe ich extra für euch hier ausgesucht. Ich glaube, ich höre nie wieder was anderes. Ja. Ich habe mir jetzt gerade echt überlegt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man Feuilleton schreibt. F-E-U-I-L-L-E-T-O-N. Mhm. Ja, aber eigentlich heißt es ja irgendwie Kulturteile, oder? Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, oder? Was Feuilleton heißt oder gerade, sowas, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung. Ja. Mit Feuchttücher. Wir können es ja so machen, wer es rausfindet, der bekommt einen Schluck Schwedenkräuter. Rüdi verlost seinen iPod. Wer ihm schreiben kann, wie man Feuilleton schreibt, klar. Der kriegt Rüdis iPod. Am Arsch die Räuber. Ja. Und ein Arsch die Räuber. Genau. So. Werte Hörerinnen und Hörer, wir werden jetzt... gleich ein tolles Lied spielen. Du musst den Namen der Sendung ein bisschen, also auch häufiger triggern. Ja, genau. Pogo Radio im Bermuda-Funk auf 105,4 oder 89,6. Das Datum? Das Datum ist heute der 12.02. Dein Name? Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich und für die Sendung. Zu Gast ist der Richie. Das bin ich. Yeah. Wir haben getriggert. Ja. Yeah. Das machen Profis. Jetzt brauchen wir noch irgendwas zum Teasern. Ja, oder wir können irgendwie die Verkehrsmeldung einblenden. Könnten wir. Wir können aber aus dem Fenster gucken. A57 zwischen Köln-Nord und Abfahrt Ehrenfeld, alles gut. Ja? Ja. Nix los. Ja, nix los heißt, alle stehen bloß da rum. Haben die stehen Lichter wahrscheinlich an, hinter was? Köln-Nord. Aber mein geschultes Fachauge sagt, alles gut. Wenn ich rausgucke, sehe ich nur, es ist dunkel. Ja, Wetter dunkel. Dunkel, ja. Und in Leverkusen brennt Licht. Ja, es ist übrigens so, ne? Ich komme ja bald ganz groß raus, ne? Weil sich eine Frau, die ist irgendwie Fotografin, also sogar vom Beruf. Ja. Die hat sich angekündigt, die hat jemanden gesucht, der hier in dem Herkules-Hochhaus wohnt. Und so auf Facebook hat die irgendwie Leute gesucht, die da wohnen. Mhm. Und der Christian Gottschalk, der hier schon in der Sendung war. Ah, der Mann mit der Schlagersache da, mit der Karaoke-Sache, ja, genau. Wo wir nur die Schlager rausgekriegt haben. Der hauptberuflicher Humorist ist, laut seiner Visitenkarte. Der hat mir dann den Link geschickt von diesem Aufruf. Und da war ich mal auf dieser Seite von der Frau. Ja. Und die hat sogar schon ein Foto in der Times in New York veröffentlicht. Boah. Ja. Und was auf jeden Fall... Keine Ahnung, weiß ich natürlich. Stand da nur, ich habe ein Foto in der Times veröffentlicht. Ich habe Guido Knopp noch nicht gefragt. Also ich habe es noch nicht irgendwie. Immer wenn ich den anrufe, würde ich dann erwarten. Ja. Ja, auf jeden Fall kommt die vorbei. Eigentlich wäre sie heute schon vorbeigekommen, heute Mittag. Aber es ging nicht, weil ich irgendwie... Weil auf der A57 Stau war. Ja, genau. Dann soll ich doch mal vorbeikommen, wenn du hier Sendung machst. Ja, nee, jetzt machen wir es ganz locker. Also erstmal hier will sie vorbeikommen und wahrscheinlich ein paar Fotos machen. So. Ist die alleinstehend? Das ist eine gute Frage, ja. Kannst du sie ja mal fragen. Ja, genau. Ja, es wird. Hallo? Bist du alleinstehend? Ja. Warte mal, Ruhe? Mhm. Ja, keiner antwortet. Ja. Nee, also es ist. ist auf jeden Fall, ich will ihr halt das Haus zeigen, weil das ist schon sehenswert und fotografierenswert. Das stimmt. Und da kannst du da mal, mache ich auch mal das Fenster auf, verschmierte, dreckige Fenster. Und da kannst du mal raus fotografieren. Vielleicht ist es gar nicht dunkel draußen. Ja, vielleicht sind einfach nur die Scheiben dreckig oder das was? Kann, ja, genau. Ja. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Guido Knopf fragen. Ja, genau. So. Sag mal, Guido ist dunkel. So, ich hätte noch eine Band im Angebot. Die heißen Problem is You. In einem Wort. Und die kommen aus Hannover. Und es ist so eine ziemlich spaßbefreite Hardcore-Band. Oh, super. Ja. Ist jemand, der Angst vor Humor hat? Nee. Humorphob? Nee, ich denke mal humorphob. Humorphob, bestimmt. Humorphob. Ja. Ja, vielleicht. Nee, also wahrscheinlich sind es ganz witzige Typen, aber man muss ja nicht immer witzig sein. Ne? Man kann ja auch mal was Ernstes machen. Ne? Man muss nicht immer irgendwie hier, immer irgendwie... Witz überspielt ja in der Regel fehlenden Intellekt. Eigentlich nicht. Doch, ganz oft. Immer. Ja? Eigentlich immer. Alle wahnsinnig dummen Leute sind total witzig. Ehrlich? Ja, immer alle. Fahr doch mal an Pariser Platz nach Chorweil, ist alle super witzig. Ja, ehrlich? Nee, glaube ich nicht. So, Problem is You from head to toe. Also von toe. Der toe. Toe heißt Zunge, ne? C. C. Ah. Vom Kopf zur Zunge. Tang heißt Zunge. Ja. Ah, aber knapp, ne? Knapp. War knapp daneben. Ja. Gleicher Körper. Und inwiefern sind die jetzt nicht witzig gewesen? Hast du mal gelacht? Ich habe den Text nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Vielleicht war das ja ganz witzig. Ja, vielleicht war es ganz witzig. Ja, es ist auch nur so eine subjektive Wahrnehmung. Muss mal Guido Knopf fragen, was der davon hält. Ja, den sollte ich mal einladen in die Sendung. Ja, komm, ich glaube, der wohnt hier im 14. Stock. Ja, stimmt. Ja. Unter dem 15. Stock, dem Jamaika-Stock. Ja, der hat wahrscheinlich ein... ein Besenstiel aus Granit, mit dem er an die Decke klopft. Genau, ich habe kein Gras mehr. Ja, also im 15. Stock ist wirklich der Wahnsinn, wie viele Leute da aussteigen. Nein, vor allen Dingen, wenn da jemand aussteigt, diese Wolke von exotischen, also diese Geruchswolke von exotischen Eintöpfen und Marihuana-Dampf. Und Patchouli. Ja. Wahnsinn. Das ist wie so ein eigener Kontinent. Bist du da schon mal ausgestiegen? Bist du schon mal über die Flure da gelaufen? Ich wollte es immer machen, aber ich habe es irgendwie nie geschafft. Ich weiß gar nicht, warum. Warum hast du noch nie jemanden aus deinem Haus hier eingeladen? Gerade als ich gekommen bin, ist mir vis-à-vis aus dem Aufzug raus eine punkrockig anmutende Dame ausgestiegen. Vielleicht solltest du mal einfach so ein bisschen hier an Türen klopfen und sagen, hallo, ich bin der Rüdiger. Du meinst jetzt aber nicht diesen 52-jährigen Transvestit? Doch, genau. Dieser 52-jährige Transvestit, der sah aus wie ein 23-jähriges Mädchen. Der auch bei minus 10 Grad mit Netzstrümpfen auf die Straße geht. Ja, den wollte ich auch mal, habe ich auch gedacht, aber ich denke mal, das ist ein schwieriger Kandidat, weil viele Leute, die wollen halt auch nicht sich so exponiert irgendwie ans Mikro setzen. Und die haben ja auch keinen Bock drauf, ne? Die wollen nicht unbedingt. Die wissen dann, wo du wohnst hier im Haus und wissen, wie es hier drin aussieht. Ja, man kackt ja nicht in sein eigenes Nest. Nee. Na, man guckt immer zu, dass es irgendwie... Daneben. Letztens habe ich auch einen Bericht gesehen, irgendwie über Kripo-Kommissare in Köln. Und die wohnen alle außerhalb, ne? Weil sie sagen, irgendwie, sie brauchen ihren Abstand. Ja. Damit sie irgendwie nicht irgendwie mit den Leuten, wo sie halt da irgendwie zu tun haben, dass die irgendwie Nachbarn sind. Das wäre, glaube ich, ziemlich scheiße. Deshalb wohnen die dann 20 Kilometer irgendwo außerhalb oder so, ne? Damit sie irgendwie da auch räumlich eine Entfernung haben. Die Adressen stellen wir gleich auf die Homepage. Genau. Von allen Kripo-Beamten. Ja, und das von wegen, es gibt ja immer noch Leute, zum Beispiel, die auch in der letzten Sendung waren, die behaupten, Fernsehen macht dumm, ne? Ja. Das stimmt nicht. Fernsehen machen macht dumm wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Aber oder nee, wie nicht. Hat er gesagt, zynisch und aggressiv. Mhm. Ja. Ja. Zynisch und aggressiv, da passt doch. Da passt doch zum Gamma Beispiel Blitzboys. Naiv. Naiv. Eine Naiv. Band aus Köln. Und ich habe sie noch nicht live gesehen. Ich habe bislang nur den Namen gehört. Ja. Aber das Lied heißt To Drown. Was heißt das auf Deutsch? Drown, ist das nicht irgendwie versinken? Irgendwie, oder ertrinken? Ertrinken. Glaube ich auch. Ja. Ja. Dann gucken wir mal. Ja. Hören wir mal. Hören wir mal. Gucken wir mal. Naiv. Also so eine typische Band, die man wahrscheinlich dann im AZ Köln oder im Etablissement erleben darf. Ja. Zu dem Bandnamen ist mir gerade noch was eingefallen. Ja. Ich habe die Tage Frühstücksfernsehen geguckt und ist ja gerade Berlinale. Mhm. Und da ist ein Film, südkoreanischer Film, top besetzt, irgendwie auch mit so Tilda Swinton und sowas, ist aufgekauft worden und jetzt schon irgendwie preisgekrönt, aufgekauft worden von irgendeinem amerikanischen Filmverleih. Und der bringt den wohl nur in, ich glaube, Frankreich, Deutschland und England ungeschnitten raus. In Amerika ist der ganz stark gekürzt um irgendwie eine Dreiviertelstunde, weil der für das amerikanische Publikum zu intelligent ist. So, jetzt erzähl ich dir kurz die Story dieses Films. Die Menschheit versucht, mit irgendwelchen Maschinen das Erdklima zu beeinflussen und den Treibhauseffekt umzukehren. Klappt nicht, wird eine Eiszeit raus. Die ganze restliche Menschheit setzt sich in einen 650 Meter langen Zug, der von einer magischen Maschine angetrieben wird und ballert mit diesem Zug, die ganze restliche Menschheit in diesem 650 Meter langen Zug, ballert ewig durch diese blöde Eiswüste und die Leute hinten im Abteil sind die niederen Klassen und die Upper Class High Society sitzt vorne im Zug und die von hinten wollen nach vorne. Das ist die Story dieses Films, 3 Stunden lang und das ist für Amerikaner zu intelligent. Ich habe mich gerade meine eigenen Spucke verschluckt beim Lachen. Das ist so Snowpiercer, falls ihr euch den angucken wollt, ich gucke mir den an. Ja, und, ich werde mal auch runterladen. Lassen. Lassen, ja. Ja, so viel zum Thema naiv. Erzähl du doch nochmal eine spannende Geschichte. Ja, ich habe schon alles verbraten, oder? Nicht? Ja, zwischen den Songs. Ach so, ne, während der Songs, so. Ja. Oh Gott. Ja. Wir können jetzt einfach auch über meine Tamagotchis darf ich ja nichts erzählen, weil es ärztliche Schweigepflicht ist. Ne? Gut, erzähl du von deinen Tamagotchis, ich erzähl vom Fußball. Ja. Auch gut. So, und jetzt würde ich sagen, 55 Minuten, wir sind einfach still. Ja. Das muss nämlich auch mal beschleunigen. Das darf man aber nicht machen beim Radio. Nein? Nee, weil da haut es dann so eine Notfalldiskette rein und dann läuft dann irgendwie pur. Aber wir könnten vielleicht die Atmo von draußen, Fenster und dann Dings raushängen und dann Atmo. Einfach mal entschleunigen. Du nennst dein Dings-Dings oder was? Dings-Dings. Besser mal das Dings raushalten oder aber Atmo. Little Richard die Welt zeigen. Ja, ja. Ja. Little Richard. Ja. Ja. Aha, Tutti Frutti. Ist es Lied von ihm oder was? Nee. Weiß ich nicht. Nee. Ich glaube, das ist von Tutti Frutti. Michael Jackson, ne? Nee. Nee, dann eher von Little Richard als von Michael Jackson. Ich glaube, das ist von Michael Jackson. Nee. Doch. Oh, wir müssen auf jeden Fall mal den Ingo Knopp einladen, der weiß Bescheid. Genau, und sein Bruder Guido Knopp. Habe ich gerade Ingo gesagt? Ja. Geil. Ja. Wir sind schon gut vorbereitet auf Schrappmesser, denke ich mal, ne? Wir sind schon relativ gut vorbereitet, genau. Das ist auch wichtig, dass man sich vorbereitet, wie man an dieser Sendung jetzt merkt. Das ist zum Glück nur eine Probe für was? Ja, wir wollten ja eigentlich heute Abend die Sendung machen mit Schrappmesser, aber es hat dann nicht funktioniert, aus terminlichen Gründen. Und Schrappmesser haben dann irgendwie schon danach dann irgendwie schon Interview mit dem Ochsfanzin gehabt. Ja, und es ging ja auch deswegen nicht, weil Ingo ja nebenberuflich auch Bobfahrer ist und der jetzt gerade in Sotschi ist. Ich glaube, der unter seinem Pseudonym Felix Loch hat er da Goldmedaille gewonnen. Wieder aus Scheiße Gold gemacht. Genau. Ne? Ja. Hat einen Bob in eine Bahn gejagt und dafür eine Goldmedaille gekriegt. Dieser Ingo, echt. Wahnsinn, was für ein Mann. Das ist ein Typ, ne? Ja. Deshalb habe ich auch so ein bisschen Angst, deshalb habe ich dich auch dazugeholt ins Team, weil ich irgendwie mit so Gewinnertypen überhaupt nicht kann eigentlich. Ja. Deshalb lade ich mir immer irgendwelche Loser ein in die Sendung. Ja. Also nicht dich, sondern halt... Doch, mich auch. Also, dich, aber nein, Minus ergibt ja Plus. Ja, genau. Also zusammen sind wir ein echter Gewinner. Ja. Und wenn ich da halt so einen Typ habe, der halt immer irgendwie... Einfach, ich komme dann auch, weißt du, wenn er mich dann so mitzieht in seinem Ruhmestaumel, ne? Ja. Und dann plötzlich bin ich dann bekannt, weil ich bin ja dann derjenige, der Schrappmesser interviewt hat. Mhm. Und das hängt mir dann jahrelang noch hinterher. Ja. Aber das kannst du dann ja auch auf der Singlebörse schreiben. Vielleicht findet die Heinrich dich dann ja auch gut. Die Heinrich, die ist halt total humorlos, ne? Ja, weiß das ich ist nicht. Nee, das ist eine süße Brau. Also, was ist das? Was ist das? Ja, ich finde eigentlich die Zahnlücke finde ich überhaupt nicht gut. Nee. Die Zahnlücke, das es ist, gibt das ja ist Leute, so die stehen auf sowas, ne? Naja, genau. Oder so wie Madonna, die hat ja auch mal seine Zahnlücke gehabt. Ich weiß nicht, ob sie sich inzwischen korrigieren lassen hat. Madonna hat eine Zahnlücke? Bevor sie die dritten gekriegt hat, ja. Vielleicht hat sie, ja, weiß ich nicht. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Madonna eine Zahnlücke hat. Ja, vorne halt so ein zwischen den zwei Schneidezähnen. Ja, nee, zwischen den zwei Schneidezähnen ist da so eine Lücke. Ne? Wo Madonna, halt, das war ja die mit der Hasenscharte. Wo so eine Kippe zwischen reinpasst. Ja, genau. Stimmt, ja. Ja. Vielleicht waren Vanessa Paradis und Madonna auch ein und dieselbe Person. Ah, jetzt machst du aber kompliziert. Jetzt platzt mir gleich die Birne hier. Ja. Ich will Zum gar Glück nicht kommt gleich noch Guido Knopp. Zum Glück, ja. Wir schreiben alles mit hier. Und wenn ihr Fragen habt... Der kommt nachher hoch und massiert mir die Füße und cremt sie ein. Ja, genau. Und mir macht er die Schuhe zu, ja, damit ich gehen kann. Ja, wir spielen jetzt noch ein Lied von einer Band, die heißt Mr. Burns. Walk Away, eine Band aus Flensburg. Was heißt Walk Away auf Deutsch? Lauf weg, oder? Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Also, das war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Und wenn heute nicht der 12. Februar ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich beim Richie. Ja, gerne. Für diese absolute geile Unterstützung hier. Ja. Weil ohne dich wäre ich total aufgeschmissen gewesen. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich kann ich. So, tschüss. Ja. Tschüss.